Der Teilnehmer des fünfzehnten Internationalen Filmfestivals Pyongyang besuchten Mangyongdae, Geburtsort des Präsidenten Kim Il-sung, danach das Monument der Zhuzhe-Ideologie, das Museum über den Sieg im Vaterländischen Befreiungskrieg, den Palast der Wissenschaft und Technologie und weitere Orte in der Stadt Pyongyang.